Zeit, bevor das letzte freie Volk rebelliert. Sorgt die Macht des Anti-Menschen, Hintergrundmächte der Opinanz. Das ist the American Way of Death. Sie schüren ihn in Weltenbrand. In die größte Kriegsmaschinerie auf dieser Erde erstickt alles in Keime, was auf Freiheit brüllt. Freiheitskämpfer nennen sie dann Terroristen und Big Brother grinst, weil sich sein Plan erfüllt. Überall auf der Welt, dumm, schmutzige Kriege, Nationen, die die Spuren werden bombardiert. Besiegt, besetzen und dann rumerziehen. Die Völker bluten, das Kapital kassiert. Menschen, die geheime Macht, die die Welt regiert, bekämpft den ewigen Feind, bevor das letzte freie Volk rebelliert. Sorgt die Macht des Anti-Menschen, Hintergrundmächte der Opinanz. Das ist the American Way of Death, sie schüren ihn in Weltenbrand. Alles war der Plan für die neue Welt der Stadt. In alles getan, wenn ein Sheriff sich die Blut beschmiert, den Stiefel leckt, wie mit Terror überfällt und niedergestreckt. Schurkenstaaten, so bezeichnen sie die Länder, die sich dagegen wehren und schon wieder einmarschieren. Die nächste Welt trägt fast zur Kolonie und das nächste freie Volk wird wieder Wasser kreiert.